Warum ist Jesus Christus in den Himmel aufgefahren? Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren, erstens, um sein Reich, das er sich durch seinen Tod verdient hatte, in Besitz zu nehmen. Auch wichtig im Zusammenhang mit dem Christkönigsfest. Als Gott ist Christus sowieso König der Welt, aber er hat sich eben auch durch seinen Tod ein weiteres Anrecht für seine heilige Menschheit verdient, das himmlische Reich in Besitz zu nehmen, König zu sein des Himmels und der Erde. Zweitens, um unseren Platz in der Herrlichkeit zu bereiten, wie er selber sagt, den Aposteln in den Abschiedsreden, und unser Mittler und Fürsprecher beim Vater zu sein. Er geht uns voraus, er lässt uns nicht alleine, er schickt den Heiligen Geist, wie es dann gleich noch heißt, aber er ist unser Mittler und Fürsprecher beim Vater, der die Menschen wieder mit Gott versöhnt hat. Und drittens, um seinen Apostel, den Heiligen Geist, zu senden, der seine Sendung, eine göttliche Sendung, fortführt und vollendet, der durch den Christus seiner Kirche bis ans Ende der Zeiten beisteht und treu bleibt. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt der Heiland, dann schwuppdiwupp ist er weg, was ja offensichtlich ein Widerspruch ist, aber eben nicht, wenn man bedenkt, dass er kurze Zeit nach seinem Himmelfahrt dann ja den versprochenen Tröster und Beistand den Aposteln gesendet hat. Um dieselbe Sendung, die er vom Vater empfangen hat, fortzuführen durch die Kirche. Beistand des Heiligen Geistes für die Kirche.